Du zeigst auf mich, ich glaube, ich müsste jetzt eine Ansage machen. Ich glaube, du bist dran. Wie, ich bin dran? Ja, ich glaube, wir sind die, ja, hallo, wir sind die Fuckers. Fucken, Fucker ins Gesicht. Kann man so sagen. Und ein kleiner Junge glaubt es nicht. Und wir sind, ich darf kurz vorstellen, das ist die Band. Die Band besteht aus Jack Bruce. Chewbacca Jones. Jack Bruce. Bruce Jack. Bruce Jack, Chewbacca Jones. Tobias. And... Ja, wir kommen von ganz weit her, aus ich aus Amerika, er ist Russland und er weiß nicht genau, was er ist. Ich bin das Grenzkind. ich kann aber beides, ich kann den Amerikaner und den bösen Russen. Deswegen. Er ist quasi in Berlin geboren. So, wir haben eine Erklärung, warum wir das hier überhaupt machen, beziehungsweise auch ein Anfangslied von uns diesmal. Und eigentlich ist alles Marc schuld, weil er seine Fresse nicht halten konnte. Nichtsdestotrotz. Willkommen beim Benefizkonzert. Sie sind quasi schon mittendrin. Wir hoffen, Ihnen ist es wert, dass sich für uns Ihr Portemonnaie entleert. Lehnen Sie sich zurück. Seien Sie einfach entzückt von genialen Spielereien und grotesken Binnenreim. Wir machen Benefizkonzert für Mira, damit sie irgendwann kommt wieder, damit Tobias aufhört zu weinen bei einem 20-Jährigen, muss das nicht sein. Nun ist alles gesagt, es wird heute gewagt, das Niveau niedrig zu halten, einen netten Abend zu gestalten. Wir machen ein Benefizkonzert für Mira, damit sie irgendwann kommt wieder, damit Tobias aufhört zu weinen. Damit 20-Jährigen muss das nicht sein. Das ist ein gutes Publikum und es lacht, wenn man einen Fehler macht. Danke.